1988 erschien in Finnland ein vielbeachtetes Buch mit Reportagen über ein Moskau, wie es Ausländer bisher nicht kannten. 10 Jahre lang hatte die Autorin Rosa Liksom das Underdog-Milieu der russischen Metropole studiert. Heraus kamen faszinierende Kurzporträts der Randständigen, das eindrucksvolle Bild einer Subkultur, das auch heute noch, mehr als 10 Jahre danach, nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Go Moskau Go. Reportagen aus dem Moskau der Jahre 1978 bis 88 von Rosa Liksom. Übersetzung aus dem Finnischen Anu Kykönen Stona und Friedbert Stona. Bearbeitung Anna Simberg. Ein Kellerloch in der Trepinskaja. Unverputzte Wände, auf dem Boden rissige rot-schwarze Kacheln. Die Tische aus rohen, von zahllosen Messern gekerbten Planken stehen schräg in dem Raum. Stühle gibt es nicht. Zigarettenkippen und Essensreste schwimmen in mindestens 10 Zentimetern Pisse. An der Decke 2 Glühbirnen, darunter schwankende Gestalten. Der Typ hinter der Theke ist gut drauf. Wie zufällig lässt er die Muskeln spielen, reckt er den mit Tätowierungen bedeckten Arm. Bier gibt es in 5-Liter-Krügen. Die Väter und Großväter aus dem Viertel sind schon am Nachmittag betrunken. Manche fallen, schwanken, lehnen sich an oder stützen sich ab und lächeln das selige Lächeln der Besoffenen. Man trägt Arbeitskleidung, groben Schuhe und Blaumann. Frauen stehen in der Tür, Tränen in den Augen und die Axt in der Hand. Sie angeln sich ihre Männer mit Fleischerhaken und schleifen sie, vorausgesetzt, sie lassen sich erwischen, mit Urgewalt nach Hause. Junggesellen haben es gut, sie können bis zum letzten Tropfen bleiben. Das ist die Kulisse für die einzige Frau in dem Loch. Die Frau steht an die Wand gelehnt. Sie weiß nicht mehr, wie man lächelt. Sie hat die Beherrschung über ihr Gesicht verloren. 2 junge Männer wühlen in ihrem Fleisch nach Titten und Möse. Der eine wird fündig, also ist er der Erste. Der Typ hinter der Theke wirft einen flüchtigen Blick zu ihr hin. Halbnackte Oberschenkel unter den Nylonstrümpfen. Reißverschluss auf, Reißverschluss zu, der Nächste. Die Frau brummt wie ein alter Kühlschrank und stopft den 3-Kopeken-Schein in die Tasche. Fing ich an, Schlagzeug zu spielen. Mit 17 bin ich fast verrückt geworden vor Angst, dass ich in den Krieg muss. Mit 18 musste ich zum Militär und konnte das Schlagzeugspielen erst mal drangeben. Und mit 19 war ich dann im Krieg. Ich kriegte den Marschbefehl und ich weiß noch, dass ich kein bisschen überrascht war. Ich hatte 2 Jahre mit dem Schlimmsten gerechnet und jetzt war es eben soweit. Wir fuhren mit dem Zug. 15 Waggons voll Frischfleisch. Ich erinnere mich noch an die Endlosigkeit der Tiger und die Todesgedanken, die mich die ganze Fahrt nicht losließen. Wir fuhren schwer bewaffnet in ein fremdes Land, um auf fremde Menschen zu schießen. Ich war ein Drummer, ein Rockmusiker. Ich hätte in Moskau sein müssen, um meine Band aufzubauen. Stattdessen stand ich auf dem Dach eines Panzerwagens und feuerte Maschinengewehrsalven in die Wüste. Es war der reine Irrsinn. Wir führten Krieg in einem wildfremden Land und hatten keine Ahnung, wozu wir auf die Menschen dort schießen mussten. Vor Afghanistan war mein Bild vom Krieg ein zerschnittenes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem unsere Soldaten vom Dach des Reichstagsgebäudes in Berlin lächelten. Der Krieg, wie wir ihn erlebt haben, war ganz anders. Nichts mit Heldentum oder sich opfern für irgendwelche Werte oder irgendeine Idee. Da war überall bloß stinknormales, langweiliges Sterben. Ich war 3 Monate an der vordersten Front. Dann hat mir eine Granate das eine Bein weggerissen. Sie haben mich nach Kabul ins Militärlazarett gebracht und danach ohne viel Aufhebens nach Hause. Ich fuhr mit dem Zug zurück nach Moskau, wieder durch halb Sibirien. Und meine Mutter holte mich vom Bahnhof ab. Der Augenblick, als sie sah, was mit mir los war, war das Schlimmste. Ich hatte ihr davon einfach nicht schreiben können. Ihr einziger Sohn kam als Krüppel aus dem Krieg. Aber immerhin, er kam zurück. Meine Mutter hatte alles gesehen in ihrem Leben. Die Belagerung von Leningrad, Not und Elend und Stalin. Aber als sie mich zurückkommen sah, das hat sie gebrochen. Und ich habe mich geschämt dafür. Ein 20-jähriger Kriegsinvalide mitten im Moskauer Frühling. Keiner von diesen Studenten um mich herum kann begreifen, wie das ist, wenn man das Leben noch vor sich hat und die Seele ist wie rohes Fleisch. Es gibt nicht viel, woran ich mich festhalten kann. Ich spiele kein Schlagzeug mehr, Rockmusiker. Das war mal. Ich träume von einer Frau und einer Familie, die ich nie haben werde. Ich koche auf ganz kleiner Flamme. Trotzdem bin ich nicht verbiestert. Ich habe ein Bein weniger, aber meinen Stolz haben sie mir nicht genommen. Ich drück mich nicht an der Wand lang. Ich marschiere mit meinen Krücken durchs dickste Gewühl. Ich will, dass es jedem hier einen Stich gibt. Ich marschiere mitten ins Gewühl, damit alle sehen, was das ist. Krieg. Über 70 Jahre sitze ich jetzt hinter demselben wackeligen Tisch. War gerade 9 geworden, wie ich das Haus zum ersten Mal betrat. Seitdem komme ich jeden Morgen um 5:07 hierher zur Arbeit. Revolution, 2 Weltkriege, Hungerzeiten und Not. Ich weiß genau, was die alle hier denken. Die denken, kleiner Portier, alter Mann, der kann nicht viel Unheil anrichten. Hat auch nie viel Unheil angerichtet, aber die Augen aufgemacht und viel gesehen. Ich war 13, da waren die großen Hungerdemonstrationen. Die Leute kamen hier reingestürzt und schrien nach Brot und ich hockte ganz klein hinter meinem Tisch und übte Papierossi rauchen. Den Außenminister Miljukow höchstpersönlich habe ich durch die Tür hier kommen sehen. Er brachte seine Frau in irgendeins von den oberen Stockwerken, in irgendein Ministerium. Einen ganz merkwürdigen Ausdruck hatte der auf dem Gesicht. Die Regierung ist ja dann auch zusammengebrochen, bevor sie überhaupt das erste Mal tagen konnte. Ich selber bin mir noch so klein vorgekommen zu der Zeit, dass ich mich kaum von der Tischplatte hochzugucken traute. Dabei hätte ich auf die Tür aufpassen sollen. Drin im großen Saal haben viele Beratungen stattgefunden damals. Da drin haben sie die Zwangskollektivierung beschlossen und die Bolschewiken abgeschlachtet. Abends haben sie dann ihre Frauen angerufen, dass die Sitzung länger dauert. und ab ging's mit irgendeiner Hure. Unser einer war natürlich immer Luft für die hohen Herren. Aber man hatte ja schließlich Augen und Ohren. Admiral Kolzack zum Beispiel, der stand immer vorm Spiegel und kratzte sich zwischen den Beinen. Und der Sinoviev, da in der Ecke, hatte sein Mühlchen den Hintern geknetet. Und auf dem Sofa da, da hat sich Bulgakov die Nägel sauber gemacht. Ja, so war das hier. Ich hab das alles gesehen und im Mund gehalten. Durch die Tür hier sind Berühmtheiten gekommen. Schauspieler, Regisseure, Dichter. Ich sage immer, ich habe die andere Seite des Lebens dieser Leute gesehen. Das, was man drin im Saal nicht zu sehen kriegte. Stalin ist vor mir in die Hocke gegangen und hat eine Katze gestreichelt. Stalin. Ich habe an meiner kalten Papierossi gezogen, unter den Augenlidern vorgeschielt. Da, wo der Aschenbecher steht, da ist Tuchatschewski seiner Kleinen an die Wäsche. So verliebt waren die. Auch so ein Bock, der große Feldherr. Sein Kopf ist ja dann auch gerollt. Dem haben wenigstens die Frauen nachgetrauert. Oder Chruschtschow. 1000 Mal habe ich auf seinen Einkaufsbeutel aufgepasst. Gut, 1000 Mal ist vielleicht übertrieben, aber oft. Mal waren geheime Staatspapiere, mal Wollsocken drin in dem Beutel oder in Schinken. Chruschtschow hatte nie Zeit, sich zu bedanken, wenn ihn unter dem Tisch vorzog. Noch nicht einmal für ein Nicken. Der redete die ganze Zeit, auch wenn ihm gar keiner zuhörte. Ein merkwürdiger Mann. Mich wundert überhaupt nicht, dass ihm seine Regierungsgeschäfte alle daneben gingen. Wenn einer die ganze Zeit mit sich selber redet, ist das kein gutes Zeichen. Ja, und dann kam Brezhnev mit seinen Weibern. Hatte eine Menge schöne Frauen, der Mann. In Scharen waren die um ihn herum. Und ich immer schön aus dem Fenster geguckt und gegähnt vor Langeweile. Vornehme Damen, alles aus der Kultur und der Wirtschaft, was weiß ich. Die haben ein paar Mal am Tag die Schuhe gewechselt und das Gesicht angemalt. Bloß den neuesten von den Herren kriegt man hier nicht zu Gesicht. Aber sein Hofstaat, na, no. Junges Gemüse in schwarzem Leder. Nieten überall, an den Klamotten und Röcke, dass man denkt, das sind Gürtel. Die Mädchen sehen ja gar nicht mehr aus wie Menschen mit ihrer Kriegsbemalung. Ziehen in die oberen Stockwerke und machen Krach. Ich höre sie nur immer von Studios reden. Keine Ahnung, was das für Leute sind. Ich höre nur den Krach und den Lärm, den sie machen. Bis zum Morgengrauen geht es. Konzerte. So kann man es auch nennen. Aber unser einer hat sowieso keine Worte, dass er so ein Theater beschreiben könnte. Unser einer sitzt in seinem Sessel und denkt sich seinen Teil. So sind eben die Zeiten. Heute fliegen sie in den Weltraum, was weiß ich. Ich weiß nur, ich habe meine Haare verloren und 1000 Falten dafür gekriegt. Aber sonst bin ich geblieben, was ich war. Portier im Haus mitten in Moskau. Schweren Phase, wo ich Punker war, wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Und bei Freunden mache ich jetzt tibetanische Musik. Ich bin in Chabarowsk geboren und habe, bis ich 20 war, dort gelebt. Ich habe den Fernen Osten im Blut. In den Westen bin ich Mitte der 70er Jahre gekommen, nach Leningrad. Ich habe mal dies und das gemacht in der Zeit, geputzt, auf dem Bau gearbeitet, so Sachen. Und nach bin ich in die Szene dort reingerutscht. Damals habe ich zum ersten Mal die Stones und The Who gehört. Das war schon wie ein Erwachen für mich. Aber nochmal richtig reingehauen haben dann die Sex Pistols. 78 war das. Die Pistols haben mein Leben verändert. Kann man sagen. Mich hat plötzlich alles interessiert. Ich habe angefangen, Musik zu machen, zu malen, Kleider zu entwerfen. Ich habe das Wesen von Punk damals intuitiv erfasst. Punk und ich, wir haben uns gesucht und gefunden. Ich war ja längst ein Großstadtkind. Von Beton und gespenstischen Vorstädten brauchte mir keiner mehr was zu erzählen. Es war nur logisch, dass ich einer der ersten Punker von Leningrad geworden bin. In der Szene habe ich dann auch Afrika kennengelernt. Heute kennen sie Afrika bis nach New York. Aber damals haben wir verdammt starke Sachen zusammen gemacht. Wir beide. Afrika ist okay. Dass so viele Künstler bei uns nicht gut auf ihn zu sprechen sind, hat einen einzigen Grund. Sie werfen ihm vor, dass er so westlich ist. Alles Quatsch. Die Typen sind bloß gelb vor Neid, dass er seine Visage bei der BBC in die Kamera halten darf. Und am meisten ärgert sie, dass er sich dafür nicht mal anbiedern muss. Jedenfalls sind die jungen Avantgarde-Künstler hier in Moskau und in Leningrad die wirkliche Elite von Glasnost. Soll ich dir sagen, wieso? Weil sie ihre Bilder wirklich für den Weltmarkt machen. Die wissen genau, was im Westen gefragt ist. Und bieten sich jedem westlichen Journalisten an, der ihnen über den Weg läuft. Westvaluta, Videos. Der ganze westliche Scheiß, verstehst du? Auf sowas sind die scharf. Ich habe mit dem Malen aufgehört, weil ich zu der Szene nicht mehr dazugehören will. Mich interessiert kein Geld. Und mich kratzen keine westlichen Märkte. Mich interessiert es nicht so viel, ob in irgendeiner bescheuerten deutschen Zeitung was über mich steht. Ich will hier mein Ding machen. Mein Ding. Es reicht mir. Übrigens bin ich der Meinung, dass Punk in diesem Land entstanden ist. Im Russland der 20er Jahre. Alles Irre hat irgendwann in Russland angefangen. Punk passt besser zu Russland als zu irgendeinem Land im Westen. Ich rede vom Inhalt von Punk. Verstehst du? Äußerlich ist es vielleicht wieder anders, aber der Inhalt von Punk, die Idee, kommt aus Russland. Ich selber bin nicht mehr Punk, sagte ich ja. Oder wenn, bin ich Leningrad-Punk. Das ist was ganz anderes als Moskau-Punk. Leningrad ist eine Kulturstadt. Dort gibt es ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Hier in Moskau findest du weniger Kultur und weniger Fantasie. Hier konkurriert jeder mit jedem, verstehst du? Bescheuert. In Leningrad organisieren wir die harten Feten und Konzerte nur unter uns. Wir brauchen kein Publikum. Oder Performances. Da geht echt was ab. Ich wohne ja hier und dort. Hier habe ich zum Beispiel die Typen, mit denen ich Musik mache. Wir sind vielleicht 10 Punker in Moskau. Oder sagen wir 50, wenn man die Mitläufer dazu rechnet. Aber echt Punk sind höchstens 10. Auf der Straße siehst du uns übrigens selten. Also wir gehen eigentlich selten mal raus. Wir wohnen zusammen und hören oft tagelang nur Musik. Oder wir machen sie eben selber. Tagsüber bringst du mich sowieso nirgends hin. Obwohl du inzwischen nicht mehr so viel Angst haben musst, dass sie dich anmachen. Bis vor einem Jahr war es noch gegen das Gesetz, wenn du Punk warst. Jetzt nicht mehr. Jetzt lassen sie dich in Ruhe. Dafür gibt's immer öfter Ärger mit den Lou-Beters. Schon mal was gehört von denen? Die kommen aus den ärmeren Betonstädten und sind sozusagen unsere Skins. Hohlbirnen, die alles hassen, was intelligenzmäßig über russischem Schwarzbrot steht. Das sind Rassisten und Faschisten. Und in Wirklichkeit steht auch die Miliz dahinter. Die Miliz wirbt die an und lässt sie die Drecksarbeit machen. Wenn die einen von uns erwischen, machen sie ihn platt. Scheiße, ich bin Pazifist und muss vor solchen Killern Angst haben. Wir gehen nur noch mindestens zu 5. Wir sind natürlich auch ein irrer Haufen für die Leute hier, trotz allem, was jetzt möglich ist. Strano zum Beispiel mit seiner weißen Irokesenbürste und dem schwarzen Hitlerbärtchen. Strano ist assrein, die Sehenswürdigkeit Nummer 1 von uns. Wir wissen genau, was der Sowjetbürger denkt, wenn er uns sieht. Manche kriegen echt die Panik und laufen vor uns weg. In Moskau sieht man viel, aber wir sind das Schärfste. Genau darum geht's mir. Verstehst du? Ich will die Leute schocken, weil nur aus vielen Schocks etwas Neues entstehen kann. Ich will den spießigen Sowjetbürger durchschütteln, ihm eine Maschinengewehrdusche verpassen, dass er sich überlegt, was für ein scheiß Idiotenleben er führt. In unserer Truppe haben wir so eine Arbeitsteilung. Und dass ich rede, die anderen sind still. Und die Jungs wissen, dass es so am besten ist, weil ich einfach weiß, wo es lang geht. Ich bin fürs Reden und Denken zuständig und sie spuren. Warum? Weil ich Charisma habe und Lebenserfahrung. Ich bin 34, obwohl mich die meisten für 23 halten. Ich habe mich gut gehalten, wie man so sagt. Ich habe Charisma. Aber ich bin auf der Straße groß geworden. Und darum will ich auch auf der Straße bleiben. Ich habe meine Prinzipien und bin nicht käuflich. Nee. Nicht für Geld. Und nicht für Ruhm. Darum bin ich die Nummer 1. Wenn du dich umhörst, werden sie dir alles Mögliche über mich erzählen. Viele von den jungen Künstlern halten mich für dumm, ja, logisch. Einen von der Straße müssen die ja für dumm halten, bei ihrer feinen Herkunft, oder? Du hörst, dass ich ein KGB-Spitzel bin. Das sagen sie von allen, die genug Power haben, dass sie ihr eigenes Ding durchziehen. Tausend solche Geschichten kannst du hören. Mir gehen sie alle am Arsch vorbei. Ich weiß, was ich bin. Und bloß darauf kommt's an. Alle haben sie ihre Kompromisse gemacht mit dem neuen System. Sie haben ihre Verträge laufen mit Glasnost. Ich bin frei und tue genau das, worauf ich Bock habe. Wenn die privaten Fäden zu Ende sind und seit Stunden keine U-Bahn mehr verkehrt, ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich höre nur das Geräusch meiner eigenen müden Schritte. Das Zentrum ist weit und jetzt ebenso dunkel wie die Schlafsiedlungen am Stadtrand. Keine Leuchtreklamen flackern hier in den nachtschwarzen Himmel. Im Dunkeln wirken alle Straßen fremd. Der Weg nach Hause ist lang. Die schäbigen alten Häuser haben seltsame Formen. Autos nicht einmal auf den Hauptverkehrsstraßen. Keine Menschen, keine schwankenden Nachtgestalten. Nicht einmal Taxis sind unterwegs. Die 8 Millionen Menschen Moskaus schlafen alle zur selben Zeit. Die Stadt scheint mir, ist auf eine schiefe Ebene gebaut. Ich gehe durch eine kleine Nebenstraße, am Bretterschuppen vorbei. Der Bürgersteig ist hier wie eine schorfige Narbe. Ein warmer Wind weht durch die Häuserschluchten. Hunde saufen Wasser aus den Schüsseln, die man ihnen vor die Haustür stellt. Der Schlaf der Großstädte ist leicht. Nur in Moskau ist er schwer wie Beton. Unmöglich, jemanden aufzuwecken. Der Weg nach Hause ist lang. Der Regen sammelt sich schwer in den Mantelzipfeln. Auf dem Friedhof lecken zwei Kater einander das Fell. Man nennt mich Stalins Söhnchen. Nicht, weil er mein leiblicher Vater wäre, sondern weil in meinem Büro ein großes Foto hängt, auf dem ich als kleiner Junge auf seinem Schoß sitze. Das ist übrigens keine Fotomontage. Mein Großvater war ein alter Freund der Familie Djugaschwili. Wenn Sie so wollen, bin ich der heimliche Kopf des russischen Rockbusiness. Produziere alles, Platten, Stars, Clubs, Aufnahmestudios. Ich habe das Rockbusiness in diesem Land ganz allein auf die Beine gestellt. Elton Johns Russland-Tournee habe ich arrangiert. Bei Donna Summer und den Beatles hätte nicht viel gefehlt. Ich war es, der die erste russische Rockgruppe ins Radio geholt hat. Ich habe den Leuten den Weg geebnet, dass sie nur noch ihre Gitarre unter den Arm zu klemmen brauchten und losmarschieren. Das ist ein harter Job, ein Männerjob. Aber nur wenn sie hart sind, entscheiden sie, wer ein Star wird und wer nicht. Es liegt ganz allein an mir. Und alle wissen das. Sie sind alle immer so verdammt nett zu mir. Aber ich bin kein Idiot. Ich weiß genau, dass sie mich alle hassen. Sie hassen mich, aber sie lecken mir die Füße, weil sie hoffen, ich helfe ihnen nach oben. Ich kann sehr gut unterscheiden, wer mein Freund ist und wer mein Feind. Und die Freunde werden immer weniger. Das ist der Preis für den Aufstieg. Und ich zahle ihn gern. Für die Sorte, die mir den Teppich wegziehen will, habe ich einen 7. Sinn. Um sie kümmere ich mich besonders. Mehr als um meine Freunde. Wo ich bin, will ich noch eine ganze Weile bleiben. Ich habe alle Voraussetzungen dafür. Ein gutes Auge und ein Feeling für Musik. Wenn eine Band wirklich gut ist, würde ich sie auch hochbringen, wenn mir die Typen unsympathisch wären. Dazu bin ich Profi. Aber ich kann auch Stars ganz schnell wieder auf den Boden zurückholen, wenn sie meinen, sie könnten mich für dumm verkaufen. Bei mir weiß jeder ganz genau, wo sein Platz ist. Als ich mit dem Geschäft anfing, hatte ich nichts als einen Auslandspass und eine Handvoll Beziehungen. Vitamin B ist hier wie überall das wichtigste Kapital. Ich habe 20 Jahre lang gefightet. Ich war derjenige, der hier die ersten Rockscheiben herausgebracht hat. Rick Wakeman damals, Deep Purple und Slade. Und alles legal. Alles legal war von Anfang an meine Maxime. Offizielle Kanäle und amtliche Stempel. Mich interessiert nur das große Business, nicht was an irgendwelchen Straßenecken verhökert wird. Im Grunde genommen bin ich Staatsbeamter. Ein Beamter, wie er in den neuen Verhältnissen gebraucht wird, der seinen Job macht und nicht Akten von einem Stapel auf den anderen schichtet. Ich brauche Action. Von mir weiß man, dass ich, was ich anfange, auch zu Ende bringe. Und das Ergebnis ist immer hundertprozentig. Das ganze Glasnost-Gerede interessiert mich nicht. Alles Geschwätz. It's just a word, understand? Den Job, den ich mache, mache ich total und völlig unabhängig davon, ob Brezhnev oder Gorbatschow hinter den Kremlmauern schläft. Das hat für mein Leben keine Bedeutung. An den Wochenenden fahre ich mit dem Auto auf meine Datsche, lade mir ein paar wichtige Leute ein und serviere ihnen gutes Essen und Champagner. Ich verstehe mein Geschäft, verdiene gutes Geld und lebe entsprechend. Gutes Geld für gute Arbeit. Das finde ich in Ordnung und mehr verlange ich nicht. Das ist meine Perestroika. Es ist Mittwoch, 5 Uhr früh. Wir zwängen uns zu 8 immerhin in einen kleinen Lader. Macht nichts. Irgendwo am Stadtrand wohnt der Künstler Jesus. Zu seiner Fete muss man hin. Piotr tanzt mit einem Topf auf dem Kopf und ist scharf auf Asjas festen Hintern. Piotr steigt auf den Küchentisch und hält eine geschlagene Stunde lang das Gorbatschow-Bild aus dem Wohnzimmer in die Höhe. Er sagt kein Wort dabei und verzieht keine Miene. Die anderen grinsen sich eins und trinken. Später geht Piotr mit dem gestiefelten Kater ins Bad. So nennen sie die stiefeltragende Frau des Fotografen. Als er zurückkommt, rückt er sich für alle sichtbar die Hose zurecht. Piotr ist ein schöner Mann. Er wirft die schwarzen Haare zurück und zieht eine Grimasse. War wohl nix. Die Frauen lächeln entzückt und werfen ihm Handküsse zu. Piotr marschiert militärisch zackig zum Buffet und schenkt sich einen ein. Als er sich umdreht, sieht er aus wie Andropow. Piotr ist ein guter Imitator. Andropow nimmt wieder das Bild und vögelt Gorbatschow von hinten. Ich war schon immer verrückt. Irgendwie. Nur früher habe ich immer dieses Komsomol-Face aufgesetzt. Und heute traue ich mich. Ich kann genauso sein, wie ich will. Ich bin in Moskau geboren. Aber wie ich 8 war, sind wir nach London. Mein Vater ist Diplomat, 75 war das. Bis dahin war ich wahrscheinlich ein stinknormales Mittelklassenkind aus der Brezhnev-Ära. Und dann war da plötzlich London. Und alles hat sich geändert. Mit 10 habe ich den Rock'n'Roll entdeckt und von da an gab es keinen Weg mehr zurück. Wir haben 7 Jahre in London gewohnt und ich habe mir alles Westliche reingezogen, was ich kriegen konnte. Zeitungen, Comics, Kino, Videos, Musik, alles. Ich habe mich dafür zweigeteilt. Das war die eine Seite. Die andere war der kleine Musterrusse. Nach außen hin habe ich mich genauso benommen, wie sie es von einem Brezhnev-Kind in einer gefährlichen westlichen Metropole erwartet haben. Ich war Musterschüler auf der Schule für Diplomatenkinder, Musterpionier und Musterkomsomol. Aber in mir drin, das war der Wahnsinn. Und der Höhepunkt, das war schon wieder Moskau. Der Höhepunkt war, wie ich der höchst dekorierte Komsomol der gesamten Sowjetunion geworden bin. Ich habe den total nass und die hängen mich von oben bis unten voll mit Lametta. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich bin verrückt. Ich muss den Leuten was vorspielen, was ich nicht bin. 15 war ich damals. Und es war schon alles geplant. Diplomatenkarriere, logisch. Mein Vater wollte es so, also wollte ich es auch. Und das Irre war, ich habe mir wirklich eingebildet, ich halte das Doppelleben bis an mein seliges Ende aus. Also erstmal auf Spracheninstitut. Das habe ich natürlich geschafft, wie alle Diplomatenkinder, wenn sie nicht total debil sind. Das Institut selber war schlimm. Eine Wahnsinnskonkurrenz. Und jeder hat versucht, den Lehrern so weit wie möglich in den Hintern zu kriechen. Ich auch. Komischerweise. Keine Ahnung warum. Jedenfalls nicht wegen der Karriere, die wollte ich ja nicht machen. Ich glaube, es war, weil ich in meinem eigenen Spiel gefangen war. Wenn ich total ich selbst gewesen wäre damals, würde ich jetzt in der Klapse die Staubflocken zählen. Ich habe von klein auf Klavier gespielt und dann auch weitergemacht. Ich habe sogar ein paar kleine Sachen komponiert, aber alles wieder verbrannt. Ich war ziemlich begabt. Und 85 kriegte ich dann diesen Job beim Fernsehen. Die brauchten eigentlich einen Vorzeigeknaben fürs Sprachenprogramm. Ich konnte ja perfekt Englisch. Aber einmal habe ich mich auch ans Klavier gesetzt. Und am nächsten Tag rief schon so ein Moskauer Altrocker an. Scheiß Band irgendwie, aber der Typ hatte den Durchblick. Auch was mit mir los war, das hat er sofort geblickt. Im Fernsehen. Ich treffe mich also mit dem und er gleich: Hör auf, Mann, erzähl mir keinen Scheiß. Du spielst bei uns mit, okay? Wir brauchen einen fürs Keyboard und du kannst das. Ich war total geplättet. Okay, habe ich gesagt, wenn du es sagst. An dem Tag hat sich mein Leben geändert. Total geändert. Ich habe den Komsomol-Anzug unter das Bett geschmissen und bin mir die total scharfen Teile besorgen gegangen. Robert Plant, 71, total. Mit der Band gab es null Probleme. Die Typen haben sich selber gewundert. Das war, als hätte ich schon 100 Jahre mitgespielt. Und irgendwie war ich auch schon lange Rockmusiker. Hatte den Rock'n'Roll sozusagen im Blut. Nur eben immer den Deckel drauf gelassen. Und jetzt, wo der Deckel runter war, ging die Post ab. Für meine Eltern war es natürlich ein harter Schlag. Die konnten nicht kapieren, was mit ihrem Mustersöhnchen passiert war. Kapieren es immer noch nicht. Sie kann es auch nicht akzeptieren. Für sie habe ich alles aufgegeben. Dass ich ein Rockstar geworden bin, zählt nicht. Das ist für die das Letzte. Eben die typischen Figuren aus der Brezhnev-Ära. Sie kann es nicht fassen, dass alles, was sie in ihrem Leben gemacht haben, auf einmal nichts gelten soll. Wir haben noch an eine gute Sache geglaubt. So die Tour. Die Armen hocken total in der Scheiße, weil sie Angst vor allem Neuen haben. So brutal das klingt, die sind mit dem Leben fertig. Alles zusammengekracht, aus. Darum hassen sie auch Gorbatschow. Die glauben echt, ohne ihn wäre ihr Sohn ein anständiger Mensch geblieben. Ich bin jedenfalls verdammt zufrieden mit meinem Leben. Ich habe lange Haare, sehe gut aus und spiele in der härtesten Rockband der ganzen Sowjetunion. Manchmal überlege ich mir, wie mein Leben jetzt wohl wäre, wenn die nicht bei mir angerufen hätten. Da muss ich echt lachen. Lisa Lisa taucht so urplötzlich an der Straßenecke auf, als wäre sie vom Himmel gefallen. Sie steht streng neoklassisch die Körperhaltung neben Nina Nina und raucht eine lange Westzigarette. Es ist ein heißer Frühlingstag. Die Gorki-Straße wimmelt von in- und ausländischen Touristen. Morgen ist der 1. Mai. Die Porträts der Klassiker reichen bis zu den fünften Stockwerken der Warenhäuser hinauf. Die ganze Straße scheint in ein weiches, rötliches Licht getaucht. Lisa Lisa redet über dies und das und wirft immer wieder einen Blick zu der schwarzen, frisch gewachsenen Limousine hinüber, die nicht weit von dem Mädchen geparkt ist. Lisa Lisa lächelt und schiebt in kurzen Abständen die Zigarette zwischen die festen Lippen, um hingebungsvoll daran zu saugen. Der Wind versucht, Nina Ninas kurzen Rock zu fassen. Aber er schafft es nicht. Das Kleidungsstück bleibt an seinem Platz. Hier muss man die Kunden nicht locken, braucht sie nicht am Ärmel zu packen und mit sanfter Gewalt in feuchte Absteigen zu schleppen, wie etwa in Paris. Im Tageslicht sind die beiden Mädchen zum Erschrecken schön. Zierliche Füße in Stöckelschuhen so hoch, dass einem schwindelt. Große Augen, die alles verstehen. Und Körper wie Ledergärten. Heiße Frühlingstage sind gut fürs Mittagsgeschäft. Nina verschwindet, bevor der Limonadenverkäufer auf der anderen Straßenseite auch nur den Kopf wenden kann. Lisa stöckelt zu der Limousine und lässt sich auf den Rücksitz sinken. Inzwischen sitzt neben dem jungen, eleganten Fahrer ein Funktionär mit grauen Schläfen. Lisa fährt sich wie nebenbei mit den Fingern durchs Haar und öffnet ein wenig die Lippen. Der Wagen startet mit einem Ruck und verschwindet bald zwischen rumpelnden LKW und schwankenden Oberleitungsbussen. Ich musste 4-mal heiraten, bevor ich mir eingestand, dass ich nicht mit Frauen leben kann. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich die Richtige doch noch finde. Heute weiß ich, dass es diese Frau nicht gibt und nie geben kann. Ich bin nicht der Einzige in Moskau, für den es eine erschütternde Erkenntnis war, dass er schwul ist. Es ist grausam. Fast so grausam, als würde ihr Arzt ihnen eröffnen, dass sie Krebs haben. Schwul sein in Moskau, für mich heißt das, sich ducken, sich klein machen, so gut es irgend geht. Ich habe meine Arbeit und einen normalen Freundeskreis und will beides behalten. Dazu brauche ich eine Fassade, den Schein, dass ich genauso bin wie alle anderen auch. Das ist nicht leicht. Aber man muss es auch nicht an jeder Straßenecke hinausposaunen, dass man schwul ist. Und in jeder Stadt, jeder größeren Stadt jedenfalls, lässt sich ein Doppelleben führen. In den Städten gehört uns Schwulen die Nacht. Ich lebe im Kontrast, weiß und schwarz, hell und dunkel. Ich habe ein Tag- und ein Nachtleben. Ich habe eine gute Arbeit, verdiene gut und wechsle 3-mal täglich die Socken. Ich arbeite gern und habe gute Kollegen. Alles Frauen übrigens. Ich bin beliebt bei ihnen, weil ich weiß, wie sie sich die Männer wünschen. Ich kann mit Frauen umgehen und sie genießen es. Ich bin ein Vorgesetzter, der denen, die ihm unterstellt sind, dient. Davon gibt es bekanntlich nicht viele. Das wäre mein Leben zwischen 8 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags. Dann bin ich verschwunden. Ich tauche unter und mein wirkliches Leben beginnt. Ich habe eine schöne Wohnung hinter der Puschkinskaja. 2 Zimmer, Küche, Bad. Man bekommt so etwas schwer als Alleinstehender. Aber ich kannte die richtige Person und ihren Preis. Ein altes Hochhaus. Ich wohne im obersten Stockwerk. Weit unten die Lichter der Stadt. Von etwas Schönerem kann man nur träumen. Nach der Arbeit also nach Hause. Wir sind 5 Männer, seit 4 Jahren schon zusammen. Und bis 9 sind normalerweise alle bei mir. Nicht jeden Tag, aber 3-4 Mal die Woche. Wir kochen zusammen, hören Musik, tanzen, reden. Manchmal sehen wir uns Schmalfilme an, trinken Wodka und machen durch bis zum Morgen. Die anderen sind Modedesigner, Fußballer, Kernphysiker und Journalist. Alle erfolgreich. Alle mit einem geregelten Tagleben. Wir haben es gut getroffen miteinander. Die Nächte verbinden uns. Ohne diesen Kreis wäre ich längst aus dem Fenster. Wir haben guten Kontakt zu Schwulen in Dänemark und Holland. Sie kommen öfter und bringen Zeitschriften mit. Insider-Tipps, was man so braucht. Eine Gruppe aus Rotterdam habe ich vor einiger Zeit bei mir untergebracht. Was mir auffiel, war, sie sind Kämpfer. Ich nicht. Mir reicht meine Wohnung und unser Kreis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals auf die Straße gehe und eine Fahne schwenke. Ich bin dazu nicht der Typ. Auch nicht, wenn es um eine gute Sache geht. Es wird viel geredet in letzter Zeit von neuen Gesetzen und dass die Gründung einer Interessengemeinschaft bevorsteht. Wahrscheinlich gibt es auch in Moskau irgendwann den ersten Club und für die Jungen wird alles leichter als für uns. Die Zeit kommt langsam, aber sie kommt. Denn es war nicht Lenin, der das Schwulsein verboten hat, sondern Stalin, weil er Familien wollte und Söhne für den Krieg. Ich bin im Oktober aus dem Bezirk Jurew abgehauen, als die Herbstregen anfingen und bevor die Dunkelheit kam. Diese grauenhafte Dunkelheit. Ich stieg nach Mitternacht in den Zug und ließ ihnen einen Zettel auf dem Küchentisch zurück. Eure Tochter ist jetzt eine Frau und ihr werdet sie für lange Zeit nicht wiedersehen. Die Miliz und die Polizei haben nach mir gesucht, aber sie haben mich nicht gefunden. Als ich nach Moskau kam, fuhr ich erstmal zum Roten Platz. Das war von klein auf mein Traum gewesen und es war keine Enttäuschung. Der Rote Platz war genau so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Ein Mann besorgte mir dann falsche Papiere. Ich musste ihm eine Wahnsinnssumme anzahlen. Aber neue Papiere waren mir wichtiger als alles andere. Ein neuer Name und eine neue Vergangenheit. Ich lernte alles genau auswendig. Vater Fabrikarbeiter, Mutter Verkäuferin, ein Bruder noch in der Schule und ich. Ich war 17, also eine Frau im besten Alter und zum Glück nicht mehr unberührt. Das ist ein Vorteil, wenn man auf sich allein gestellt ist. Bei einem alten Väterchen habe ich eine Bleibe gefunden, in der Küche. Es war nicht schlecht. Der Alte hat bloß nächtelang mit Zeitungen aus der Revolutionszeit geraschelt. Da wurde ich's leid und habe mir was Neues gesucht. Ich habe meine zweite Bleibe gefunden, die dritte und die 25. Und dann habe ich mich an der Universität eingeschrieben, an der mathematischen Fakultät. Ich beschloss, dass ich Mathematikerin werden wollte und einen gut aussehenden Mathematikprofessor heirate. Die Professoren sind leider nicht drauf angesprungen. Ich bin nicht die einzige Hure an der Fakultät, aber ich bin die vorzeigbarste und professionellste. Ich will mich nicht loben, aber es ist einfach so. Sie könnten meine Freier fragen, die würden es Ihnen bestätigen. Ich bin die Beste, weil ich sensibel bin und hingebungsvoll. Hingebungsvoll, ja. Ich weiß, was die Männer brauchen und wie sie es brauchen. Professionalität, verstehen Sie? Ich mache keinen Pfusch. Irgendwann bin ich dann Großmütterchen begegnet. Jetzt wohnen wir zusammen und sie sorgt für mich wie für ihr eigenes Kind. Ein Freier hat mich zu ihr geschickt. Er war einer von der angenehmen Sorte. Großmütterchen ist ein schlimmer Fall. Kriegsveteranin und das gleich doppelt. Sie hat zwei Kriege mitgemacht, verstehen Sie? Jetzt hat sie eine Nachttischschublade voll Orden. Sie läuft rum wie 1932, aber sie hat den vollen Durchblick. Nach allem, was die durchgemacht hat, jagt der so schnell keiner mehr Angst ein. Morgens, bevor ich in die Vorlesung gehe, kocht sie mir Tee. Und manchmal, wenn ich spät von der Arbeit komme, macht sie mir ein heißes Bad in der großen eisernen Wanne auf dem Küchenboden. Großmütterchen hat 4 Männer begraben. Und sie würde noch einen 5. begraben. Aber sie hat noch keinen gefunden, der ihr gut genug ist. Wir haben eine Abmachung. An die halte ich mich. Dass ich keine Freier mit in die Wohnung bringe. Keine Freier und auch sonst keinen Mann. Das ist mir ganz recht. Mein Zuhause, da hat keiner was zu suchen. Ich stehe an 2 Tagen in der Woche an der Gorki-Straße. Da verdiene ich, was ich brauche. Ich nehme höchstens 3 Kunden pro Abend, das reicht mir. Ich spare nicht auf eine Datscha am Schwarzen Meer. Ich arbeite, weil mir meine Arbeit Spaß macht und um einen gewissen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Großmütterchen findet es auch stark, wenn ich mit einer großen Flasche Johnny Walker ankomme oder 5 Dosen Bacon. Manchmal denke ich an meine Eltern und an die Gegend, aus der ich komme. Dann habe ich schon irgendwie Heimweh. Ich habe jetzt schon seit Jahren nichts von zu Hause gehört. Die glauben bestimmt, ich bin tot oder schlimm in der Gosse gelandet. Ich denke immer, wenn ich mal meinen Abschluss habe und Mathematiklehrerin bin, mit einem Ingenieur als Mann und alles, dass ich dann mit ihm zusammen hinfahre zu meinen Eltern, sie besuchen. Ich bekam den Jungen, als ich 18 war. Die übliche Geschichte. Die Liebe reichte genauso lange, bis ich schwanger wurde. Der Typ hat sich sauber verzogen. Und ich habe ihn nicht zurückgehalten. Ich habe selbst für mein Kind gesorgt, wie es die russischen Frauen schon immer getan haben. Ich wohnte damals nicht weit von Moskau in Sverdlovsk. Mein Vater war Fotograf bei einer unbedeutenden Zeitschrift. Ich erinnere mich, dass seine Bilder waren. Außerdem hatte er ein Händchen für falsche Bildausschnitte. Meine Mutter war zu Hause mit uns Kindern. Drei Mädchen. Als dann der Junge geboren wurde, durfte ich zu Hause bleiben. Nicht aus Barmherzigkeit, sondern aus Kinderliebe sozusagen. Mein Vater hatte sich immer einen Jungen gewünscht. Sie haben sich gekümmert. Mein Vater hat mit dem Jungen gespielt und ich durfte auf die Kunstakademie. Mein Vater war vernarrt in den Jungen, dass meine Mutter schon langsam eifersüchtig wurde. Dann traf ich Jakob Petrovich. Ich weiß noch, es war in der oberen Aula der Akademie, in der Raucherecke. Ich habe ihn genommen, weil ich von zu Hause weg wollte. Und dazu brauchte ich einen Mann. Nach einem Monat haben wir geheiratet. Und als ich ihn beim dritten Treffen von dem Jungen erzählte, hat er ein paar Tage ein Gesicht gezogen. Aber dann war er einverstanden, dass ich den Jungen mitbrachte. Jakob war lange Ingenieur in einem metallurgischen Forschungszentrum gewesen. Dann hat er sich scheiden lassen und beschlossen, auch beruflich was Neues anzufangen. Das war ein Jahr, bevor wir uns kennenlernten. Eigentlich hätte ich gleich wissen müssen, dass eine Familie keine zwei Künstler aushält. Ich zog also mit dem Jungen zu Jakob in die kleine Wohnung und wir machten Pläne, dass wir bald nach Moskau ziehen würden. Denn wenn man ein berühmter Künstler werden will, nicht, dann muss man nach Moskau. Nur in Moskau findest du die Leute, die aus einem Künstler eine Berühmtheit machen. Damals, so in den ersten Monaten unserer Ehe, habe ich noch gemalt. Ich war so glücklich, dass ich Jakob getroffen hatte. Ja, und dann kam alles anders. Ich bekam einen zweiten Jungen. Und da war meine Künstlerkarriere auch schon zu Ende. Einer von uns musste jetzt Geld verdienen. Und das war ich. Denn Jakob malte ja. Und weil er ein Anfänger war, kaufte ihm natürlich niemand was ab. Einer von uns musste die Kinder zum Hort bringen. Und das war auch ich. Einer musste nach Lebensmitteln anstehen. Und das war wieder ich. Es musste auch einer die Kinder vom Hort abholen, Essen kochen, ne, und so weiter. Alles ich. Das einzige Zimmer in der Wohnung war Jakobs Atelier. Also mussten sich die Kinder auf dem Flur oder in der Küche aufhalten, damit sie den Künstler nicht bei der Arbeit stören. Und irgendwann bekamen wir tatsächlich eine Wohnung in Moskau. Ich war sofort einverstanden mit dem Umzug. Ich war so blöd, dass ich mir einbildete, in Moskau würde schon alles irgendwie gut werden. Ich dachte, jetzt wird Jakob schlagartig berühmt und ich kann endlich auch wieder anfangen zu malen. Aber Moskau änderte nichts. Außer, dass Jakob abends immer seltener zu Hause war. Tagsüber hat er gemalt und wenn ich mit den Kindern nach Hause kam, hat er sich verdrückt. Es war immer was anderes. Vernissagen, Empfänge, Feten, auf denen man auftauchen musste, wenn man berühmt werden wollte. Und ich saß zu Hause. Ich war voller Neid und Hass, dass ich meinen Traum vom Malen aufgeben musste. Und dann, eines Nachts, wachte ich auf und sah mein ganzes Leben glasklar vor mir. Ich verstand plötzlich, dass ich genau dort war, wo ich hingehörte. Der Sinn meines Lebens waren die Kinder und Jakob. Ich war seine Muse. Und das musste mir reichen. Wozu von der eigenen Karriere träumen? Nein, ich musste ihm ein Rückhalt sein, so gut ich konnte. Damit er eines Tages wirklich einer der Großen wurde. Denn Talent, das wusste ich, hatte er viel mehr als ich. Als ich das begriffen hatte, waren der Neid und Hass wie weggeblasen. Plötzlich habe ich das Leben wieder so geliebt wie in der Anfangszeit mit Jakob. Ich mache ihm seinen Tee, wenn er spät nachts nach Hause kommt, und hoffe, dass er schon morgen oder im nächsten Monat, nächstes Jahr entdeckt wird. Dann suchen wir uns eine größere Wohnung. Und im Sommer fahren wir an den Baikalsee. Varvara Kukuchea ist eine Persönlichkeit. Räume, die sie betritt, füllt sie aus. Mit dem Duft ihres Parfüms, mit ihrer Sensitivität und ihrer Willenskraft. Sie hat einen göttlich schönen Körper. Den 50 nahe besitzt sie das Feuer einer 17-Jährigen. Das Gesicht makellos glatt, mit großen, fröhlichen Augen. Und was für Beine. Zum Glück verdeckt sie kein langer Rock. Varvara trägt ein winziges Etwas aus schwarzem Leder und 12 cm hohe Stöckelschuhe. Die Schuhe, Schlangenleder, hat sie aus Paris. Varvara Kukuchea ist Managerin. Sie leitet eines der 5 bedeutenden Moskauer Modeateliers und hat 120 Leute unter sich. Sie wird respektiert und bewundert, denn auch in Moskau steigt man als Frau nicht leicht ins Management auf. Dabei ist sie alles andere als der Typ, der mit Menschen umsprengt. Sie hat sich nicht nach oben geboxt. Ihr Aufstieg war allein eine Sache von Takt und Geschick. Varvara ist bezaubernd, liebenswürdig, offen. Man kann ihr einfach nicht böse sein. Nicht einmal ihre Konkurrenten können das. Natürlich, manche behaupten auch, sie sei eine ehemalige Hure, die sich mit einschlägigen Mitteln ihren Platz an der Sonne erobert habe. Aber keine Möse der Welt qualifiziert eine Frau zur Managerin. Es braucht dazu noch zu vieles andere. Intelligenz, Cleverness, Fantasie, Entschlossenheit und vor allem Energie. Varvara hat diese Energie. Darum bekommt sie, was sie will. Ihre Mitarbeiter vergöttern sie. Es hat noch keinen Tag gegeben, an dem sie niedergeschlagen oder schlecht gelaunt gewesen wäre. Es heißt, man hätte sie noch nie ein böses Wort sagen hören. Ihre Models lädt sie zu sich nach Hause ein und serviert ihnen echten Armagnac. Sie ist fürsorglich, besitzt in hohem Maße die Fähigkeit zur Empathie. Ihre Wohnung hat sie neoromantisch eingerichtet. Schwere altrussische Stücke in schöner Harmonie mit modernem Design. Ein Zuhause so außergewöhnlich wie sie selbst. Varvara ist nicht verheiratet und sie hat keine Kinder. Es ist auch niemandem etwas bekannt, dass sie je mit einem Mann zusammengelebt hätte. Aber wo immer sie ist, hat sie schöne junge Männer um sich. Sie liebt ihre jungen Männer. Und ihre jungen Männer lieben sie. Zu ihrer Rechten an einem schönen antiken Tisch sitzt ein junger Fußballstar und kann den Blick nicht von ihrem ausdrucksvollen Gesicht wenden. Zu ihrer Linken ein junges Musikgenie, Komponist, der nicht weiß, wohin mit seinen ungeschickten Händen. Beide jungen Männer sehen aus, als wären sie bereit zu tun, was immer Varvara von ihnen verlangt. Die beiden würden sich für sie den eigenen Kopf tranchieren. Aber selbstverständlich käme Varvara etwas derart Stilloses niemals in den Sinn. Die Nacht hat die Straßen geleert. Die Wohnsilos stehen wie dunkle Pappschachteln im Regen. Stille Straßen. Laternen leuchten einsame Einkaufszentren. Aber kein Neon, keine Scheinwerfer, keine gelben Taxilichter. Achtspurige Straßen liegen wie Tiere hingestreckt, nackt, mit den Bäuchen nach oben. Ich bin in Moskau geboren, nicht dicht im Zentrum, aber auch nicht weit davon entfernt. Meine Mutter war gerade 20, mein Vater ein Jahr älter, also beide überhaupt nicht alt. Es war im Jahr 64 und man sprach vom Tauwetter, was für meine Eltern aber weiter keine Bedeutung hatte. Außer vielleicht, dass mein Vater auf das endgültige Erreichen des Kommunismus wartete, das Chruschtschow auf dem 22. Parteitag versprochen hatte. Meine Mutter war Verkäuferin in einem Lampengeschäft und mein Vater in der Armee. Er war damals schon scharf auf den krisenfesten Posten bei Väterchen Staat. Wir wohnten in einem kleinen Zimmer in einer Gemeinschaftswohnung und standen an, wenn wir die Küche oder das Bad benutzen wollten. Ich wurde jeden Morgen um 6 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Ich war immer so müde, dass ich erst aufwachte, wenn Mutter mich an den Frühstückstisch setzte. Da hatte sie mich schon angezogen. Vater saß immer in voller Uniform beim Frühstück, die Haare mit Wasser glatt gekämmt und die Knöpfe blitzblank. Damals fand ich er sehr toll aus. Ich war stolz auf ihn. Er trank Tee und las die Zeitung wie alle russischen Väter. Und Mutter wieselte herum und kümmerte sich um alles. Schälte schon die Kartoffeln fürs Abendessen und machte mich und meine kleine Schwester fertig. Damals fand ich das alles ganz normal. Mir fiel auch nicht auf, wie schlecht Mutter aussah, wenn sie dann zur Arbeit ging. Mit müden Augen und stumpfen Haaren, die nach allen Himmelsrichtungen abstanden. Erst später, ich war schon in der Pubertät, habe ich mir überlegt, warum Mutter so viel schlechter aussieht als Vater. Mutter trank immer mal einen Schluck Tee im Stehen und trieb mich und meine Schwester zur Eile an. Dann wieder anziehen, den dicken Mantel diesmal, den Ledergürtel drüber und ich war immer noch nicht wach. Vater ging zuerst, dann Mutter mit uns Kindern. Pelzmütze auf und ab ging's, runter vom 7. Stock auf die Straße. Meine kleine Schwester auf Mutters Arm und ich im Höllentempo hinterher. Zum Hort, 3 Blöcke weiter. Die Frau, die uns betreute, war ein fetter alter Dragoner. So gemütlich wie ein angeschossener Bär. Vielleicht konnte sie es anders auch nicht packen mit 30 Kindern. Aber sie war dazu noch böse. Wir waren wie eine Miniaturarmee. Kleider aus, Kleider an, raus, rein, spielen, essen, nach Hause. Mutter holte uns kurz nach 5. Sie hatte in der Mittagspause eingekauft und kam immer mit vollen Einkaufstaschen. Es ging wieder dieselbe Hetze nach Hause. Dann raus aus den Klamotten, Abendessen und hinterher waren wir so geschafft, dass wir manchmal noch am Tisch einschliefen. Vater kam später. Eigentlich sahen wir ihn nur beim Frühstück und an den Wochenenden. An den Wochenenden war er meistens gut gelaunt. Dann zog er mich auf seinen Schoß oder er ging mit mir zum Spielplatz. Manchmal brachten wir auch Schuhe zum Schuster und solche Sachen oder er fuhr mit uns Kindern zum Einkaufen ins Zentrum, in Geschäfte und Kaufhäuser, die uns alle riesig groß vorkamen. Dann kaufte er uns Spielzeug. Und Mutter war zu Hause Fußböden wischen, Wäsche waschen, Essen kochen und Kleidchen nähen für die Kleine. Sie muss während meiner ganzen Kindheit kaum geschlafen haben. Sie war eine arme Frau und Vater hatte gut lachen. Zu Hause machte er keinen Finger krumm und in der Garnison hatte er, wenn's hochkam, Akten von einem Stapel auf den anderen sortiert. In die Pubertät kam ich erst mit 16. Verstehen Sie, erst mit 16 ging mir auf, wie das ist, wenn man im Kopf nicht ganz richtig tickt und einem nichts in den Händen bleibt. Ich begann zu onanieren, heimlich natürlich, Nur meine kleine Schwester hat es manchmal gemerkt. Aber die wusste ja noch nichts. Ich onanierte unter der Decke in meinem Bett, das in einer ziemlich dunklen Ecke stand. Mutter war in der Küche am Ende des Flurs und Vater lag im Bett in der anderen Ecke und las. In dieser Nacht begriff ich plötzlich, dass Vater ein großes Stück Scheiße war und meine Mutter eine Märtyrerin. Zur selben Zeit fing ich an, die Abende mit anderen Jungs auf der Straße zu verbringen. Ich entdeckte die Lieder von Okudschava und Wysotzki und später die Rockmusik. Als ich 17 war, zogen wir um in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Vater stieg Stufe um Stufe auf der Karriereleiter nach oben und das hieß damals eben auch eine bessere Wohnung. Wir zogen weiter in den Süden und ich fand neue Freunde. Man kann sagen, dass ich in der neuen Umgebung erst wirklich begriff, was im Leben Sache ist. Ich schloss mich einer Gang an, wo wir zusammen Rockmusik hörten und auf der Straße herumhingen und vor allem den Alten aus dem Weg gingen. Als mein Vater es mit Härte versuchte, hatte er längst verloren. Er hatte sich vorgestellt, dass ich in seine Fußstapfen trete und auch zur Armee gehe. Das hielt er für ganz selbstverständlich. Wer will, soll mich ruhig verweichlicht nennen. Ich bin verweichlicht und will es auch sein. Vielleicht komme ich deshalb so gut mit Frauen aus. Ja, irgendwann kam dann die Zeit, wo ich eingezogen werden sollte und ich sagte meinem Vater, ich ginge nicht zur Armee, weil ich überzeugter Pazifist sei. Vater bekam einen Nervenzusammenbruch. Einen echten, totalen Zusammenbruch. Sein einziger Sohn wollte nicht in die Armee. Das war das Schlimmste, was ein Mann seinem Vaterland antun konnte. Zu so etwas waren seiner Meinung nach nur kranke Subjekte fähig. Alle meine Freunde verweigerten den Wehrdienst und mein Vater entwickelte einen solchen Hass gegen sie, dass ich keinen von ihnen mehr mit nach Hause bringen konnte. Wir verbrachten die Nächte auf der Straße. Aber ich wurde nicht Soldat. Eines Tages holten sie mich ab und brachten mich in die Psychiatrie. 4 Wochen behielten sie mich da auf einem Zimmer mit völlig verwirrten alten Großväterchen. Es war so hart, dass ich beinahe wirklich verrückt geworden wäre. Es war ein Ort der Verdammten. Viele meiner Freunde wurden unter Medikamente gesetzt, während man sie untersuchte. Mit mir haben sie das aus irgendeinem Grunde nicht gemacht. Ich wurde überhaupt nicht untersucht, sie haben mich einfach nur da behalten. Während der ganzen Zeit habe ich vielleicht 3-4 Mal mit einem Arzt gesprochen. Ich sagte ihm, dass sich mein Kopf so merkwürdig anfühlte und dass ich Angst hätte. Das war die Wahrheit. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass ich dort wirklich verrückt werden würde. 4 Wochen. Dann kam eines Morgens der Arzt, gab mir die Entlassungspapiere und schickte mich nach Hause. Ich war vom Wehrdienst befreit. Und mein Vater schmiss mich endgültig raus. Auch noch die Psychiatrie, das war zu viel für ihn. Er schrie in einer Tour, sein Sohn sei krank, krank, krank und würde nie wieder gesund. Krank, ich sagte schön, ja, krank, aber von welchem Standpunkt aus gesehen? Vom Standpunkt einer gesunden Gesellschaft oder einer kranken? Er verstand nicht, was ich meinte. Ich musste gehen und zog zu meinem Onkel. Mein Onkel ist ganz anders als mein Vater. Ich schrieb mich an der Uni ein und er und meine Mutter haben mir das Studium finanziert. Ich studiere Biologie im 3. Semester. Als mir letzten Samstag mein Vater auf der Straße begegnete, wollte er mich nicht einmal grüßen. Ich kam ins Irrenhaus, weil ich nicht zur Musterung ging. Natürlich war ich darauf vorbereitet. Ich wusste, dass ein Platz in der Klapse auf mich wartete. Ich bildete mir ein, ich wüsste alles, weil viele von meinen Freunden auch 4 Wochen dort gewesen waren. Ich bildete mir ein, ich pack das. Nehm's von der komischen Seite. 4 Wochen. Was war das schon? 4 Wochen. Aber ich hatte mich verkalkuliert. Die 4 Wochen waren genau 4 Wochen zu viel. Ich brauchte ein paar Jahre, bevor ich drüber reden konnte. Die hatten mich voll erwischt. Also, ich kam ins Irrenhaus, beziehungsweise ich ging freiwillig hin. Irgendein Alter, der aussah wie ein Arzt, untersuchte mich und fragte nichts weiter. Dann brachten sie mich in Zimmer 362. 19 Männer waren schon da. Der größte Teil echte Idioten. Dann Ein paar Alkoholiker, ein paar Schwule, ein Hippie und noch ein zweiter Wehrdienstverweigerer. Alle zusammen im selben kahlen Zimmer. Ich dachte, na schön, das wird schon werden. Aber ich hab's nicht locker weggesteckt, was ich da gesehen habe. Es war so ein grauenhafter, deprimierender Anblick, dass ich auch nicht so tun konnte, als ob. Ich hockte mich auf mein Bett und dachte, jetzt bist du gleich am ersten Tag selber verrückt geworden. Gut. Ich habe mich erstmal davon erholt. In der Nacht lag ich dann wach, weil die gefurzt und onaniert und aus den Betten gespuckt haben. Aber am schlimmsten waren die Idioten, die sie für die Nacht an ihren Betten festgebunden hatten. Die jaulten und heulten wie die Welpen. Ich lag wach und sagte mir, Junge, du sitzt ganz schön in der Scheiße. Jetzt wirst du gewogen und womöglich für zu leicht befunden. Der Tag begann um 6. Wir trugen alle dieselben blauen Kleider, Schlotterhemd und Schlotterhose. Den Langzeitidioten hatten sie die Haare abrasiert. Alle hatten dieselben millimeterkurzen Stoppeln. Aber den Neulingen wurden die Haare nicht gleich abgeschnitten, wenn sie es nicht wollten. Gegen 7 gab's Tee und Brot. Danach wurden wir aus den Zimmern ausgeschlossen. Den Tag verbrachten wir auf dem Gang. Tagesgang nennen sie ihn. Ein hoher Gang in einem alten Anstaltsgebäude. Keine Stühle, keine Betten. Und keine Sekunde Ruhe. Die Idioten rennen pausenlos von einem Ende zum anderen. Oder sie hocken in den Nischen, aber in jedem Fall schreien sie. Die anderen, denen es besser geht, lehnen an den Wänden und rauchen. Man redet dort nicht viel miteinander. Ich weiß auch nicht, warum. Bei mir selber war es, als hätte ich schon in der ersten Nacht die Sprache verloren. Ich rauchte 3 Schachteln am Tag, lehnte an der Wand und war wie weggetreten. Ich versuchte, die Idioten zu ignorieren und an komplizierte philosophische Probleme zu denken. Aber da war eine höllische Kakophonie. Den ganzen Tag plärrte das Radio. Und unter der Decke hing ein Fernseher, der war auch auf volle Lautstärke gedreht. Der Grund, warum wir auf den Gang mussten, war angeblich der, dass die uns den ganzen Tag unter Kontrolle haben wollten. So konnten sie beobachten, wer mit wem redete und überhaupt, wie wir uns aufführten. Zwischendurch kontrollierten sie, ob wir nichts unter unseren Matratzen versteckten. Ich führte ein Tagebuch und sie lasen es jeden Tag. Jeder Schnipsel Papier wurde kontrolliert und alles damit begründet, dass für die Ärzte jede Information über einen Patienten wichtig ist. Da hatte also keiner mehr irgendwas Privates. Wir durften einmal in der Woche duschen und 2-mal die Woche war Besuchszeit für Angehörige, eine halbe Stunde. Aber auch die war nicht privat, da war immer ein Pfleger dabei. Mir machte das wenig aus. Ich sagte dem zuständigen Arzt gleich, dass ich meine Eltern nicht sehen will. Ich wollte nicht, dass sie mich in dem Zustand sehen. Ich war so runter, dass ich Angst hatte, überhaupt jemanden zu treffen, der mich kennt. Als sie merkten, dass ich nicht schlafen konnte, kriegte ich Schlaftabletten. Aber ich habe sie nicht genommen. Ich gab sie dem Typ im Bett neben mir, der bettelte drum. Die Medikamente. Das war das totale Chaos. Die richtig Kranken, also die Idioten, die kriegten Tabletten. Aber bevor die überhaupt wussten, was los war, hatten sie ihnen die Junkies schon wieder abgenommen. Die konnten sich ja nicht wehren, die armen Deppen. Wer jetzt aber keine Medikamente wollte, wer sich geweigert hat, welche zu nehmen, der wurde gezwungen. Der andere Verweigerer zum Beispiel, der wollte dieses Beruhigungsmittel, wie sie es nannten, nicht schlucken. Dem haben sie es dann gespritzt. Vor allen anderen haben sie den ans Bett gefesselt und dann rein in die Vene. Nach einer Woche war ich so fertig, dass ich mich vor mir selber schämte. Von wegen, von der komischen Seite nehmen und 4 Wochen, da stehe ich doch drüber. Bis zu den Ohren steckte ich in der Scheiße. In der 2. Woche muss es gewesen sein, da musste ich zu dem Alten vom Anfang, dem Arzt, der fragte mich, ob ich mein Vaterland lieben würde und ob ich Patriot wäre, die bekannten schlauen Fragen. Ich erzählte ihm, ich wäre so ein Schwächling, dass ich mich unmöglich so lange von meiner Familie trennen könne, wie man es als Soldat müsse. Dann fragte er nach meiner Mutter, wie sie denn sei, und ich sagte, sie sei die beste Frau der Welt und für mich sei sie ein Engel. Mehr war nicht. Ende der Untersuchung. Ich habe weiter gewartet, dass die 4 Wochen bald um sind und ich weg kann, bevor mich draußen keiner mehr wiedererkennt. Ich war so fertig, ich brauchte denen gar nichts vorspielen. Ich kriegte den Scheißfraß nicht runter. Ich wachte fast alle Nächte durch und ich hatte Angst, wie ein Tier im Käfig, dass ich dort nie wieder rauskomme. Und dann waren die 4 Wochen um. Und ich wartete vom frühen Morgen an völlig phlegmatisch, dass irgendwann der Arzt kommt und mir die Entlassungspapiere in die Hand drückt. Am Abend kam er dann wirklich, aber mit Entlassung war nichts. Du bleibst, sagte er, die Diagnose steht noch nicht fest. Als er das gesagt hatte, wachte ich plötzlich auf und hatte solche Aggressionen, dass ich dachte, es zerreißt mir den Kopf. Im selben Augenblick beschloss ich abzuhauen. Noch in derselben Nacht schlich ich dann raus auf den Gang und zwängte mich in den Müllschacht. Ich musste durch die Scheiße robben. Aber ich kam tatsächlich ins Freie, über ein paar Zäune, und ich war wieder in der Freiheit. Ich hielt das erstbeste Auto an und der Fahrer wusste sofort, worum es ging. Steig ein, Junge, sagte er. Und dann fuhr er mich nach Hause, umsonst. Mein Bruder machte mir die Tür auf und kapierte gleich, was los war. Ich ging in mein Zimmer, holte mein Geld aus der Schreibtischschublade und machte, dass ich wieder fortkam, bevor meine Eltern aufwachten. Ich kaufte mir eine Fahrkarte und fuhr nach Kiew zu meinem Cousin. 3 Tage und 3 Nächte blieb ich dort und überlegte, was ich tun sollte. Ich steckte tiefer in der Scheiße als je zuvor, das war klar. Ja, und dann beschloss ich, freiwillig zurückzugehen. Ich musste freiwillig zurück, oder die steckten mich ins Gefängnis. Also fuhr ich zurück nach Moskau und redete mit meinen Eltern. Meine Eltern sind nicht dumm. Sie gingen mit mir hin und irgendwie haben sie es hingedreht, dass ich nur noch 1 Woche bleiben musste. Das ist die Mindeststrafe, wenn einer abhaut. Ich hielt die Woche durch, aber ich musste auch nicht mehr auf den Gang. Ich hatte ein Plätzchen in einem Wandschrank und musste angeblich fürs Examen lernen. Bei der Entlassung verpassten sie mir die Diagnose 7b. Psychopath heißt das. Alle Wehrdienstverweigerer bekommen 7b. Ich habe mir oft überlegt, was passiert wäre, wenn ich nicht freiwillig zurückgegangen wäre. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch sitzen. Nicht, dass das ein großer Unterschied wäre, ob du im Gefängnis sitzt oder im Irrenhaus. Vielleicht hat das Gefängnis sogar noch seine Vorteile. Im Gefängnis gibt's wenigstens sowas wie Solidarität zwischen den Gefangenen. Im Irrenhaus sind alle Tiere und warten nur drauf, übereinander herzufallen. Aber das Gefängnis hat einen großen Nachteil. Wenn du erstmal den Vermerk im Pass hast, kommst du damit nie im Leben ins Ausland. Nie. Go Moskau Go. Reportagen aus dem Moskau der Jahre 1978 bis 88 von Rusa Liksom. Es sprachen Rena Demirkan, Gero Wachholz, Adolf Sparlinger, Ansjörg Krumpholz, Bertolt Tschötzke, Niki von Tempelhoff, Michael Degen, Christine Pohl, Donata Höffer, Bruno Winzen und Thomas Lang. Komposition und musikalische Ausführung Achim Kretek. Ton und Technik Werner Klein und Margit Groß-Schmidt. Regieassistenz Hans Müller. Regie Peter König. Produktion Saarländischer Rundfunk und Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 1992.